Deutschlandfunk, Kulturfragen. Atomkrieg oder Weltfrieden, Brexit oder Neuwahlen? Wer kann schon sagen, was die Zukunft bringt? Und wer könnte heute voraussagen, wie wir in 100 Jahren leben, angesichts der atemberaubenden Entwicklung in Technologie, künstlicher Intelligenz oder in der Medizin? Selbst wenn der Wetterbericht viel genauer geworden ist als früher, wirklich sinnvolle Aussagen übers Wetter sind nur für die nächsten 3 Tage zu treffen. Matthias Hawks ist Unternehmensberater und Gründer des Zukunftsinstituts, eines Thinktanks für Zukunftsforschung. Die Futurologie der 60er und 70er Jahre möchte er weiterentwickeln zu einer Beratungsdisziplin für Unternehmen, Gesellschaft und Politik. Als bekanntester Trendforscher des Landes kann er erklären, wie Prognostik überhaupt funktioniert, was vorhergesagt werden kann und was nicht. Und warum auch die größten Rechnerleistungen menschliche Entscheidungen nicht ersetzen werden. Karin Fischer hat mit Matthias Hawks gesprochen. Matthias Hawks, zu Jahresbeginn haben viele Menschen gute Vorsätze als eine Option auf eine glücklichere Zukunft gefasst. Aber auch Jahreshoroskope werden gern gelesen. Und der Blick in die Zukunft ist sowieso ein Menschheitstraum. Wir tun das heute ein wenig. Wir sprechen aber auch darüber, wie und warum Prognosen funktionieren oder eben nicht. Die Welt in 100 Jahren heißt ein Bestseller aus dem Jahre 1910, der vor ein paar Jahren wieder aufgelegt wurde und in dem tatsächlich herausragende Vorhersagen gemacht wurden, wie zum Beispiel über das Telefon in der Westentasche. Der Mann sprach da von vielem, was das Smartphone heute tatsächlich kann. In der Tat, wir machen ja so etwas wie eine historische Prognostik auch in unserem Zukunftsinstitut, wo wir uns anschauen, wer hat denn richtig gelegen und wer falsch. Und das ist schon ganz beeindruckend, weil man denkt immer, eigentlich ist, ja, die wichtigen Sachen sind alle nicht vorausgesagt worden. Internet und Computer, und das ist alles falsch. Also es gab wunderbare Prognosen. Das Erstaunliche ist nur, dass keiner von denen, die richtig gelegen hatten, überhaupt noch in Erinnerung geblieben ist. Es bleiben immer noch Fehlprognosen in der Erinnerung, und das sagt natürlich auch etwas über das prognostische Gewerbe, nicht? Also man möchte Woran liegt vielleicht das denn? Auch gar nicht so. Ja, ich führe das darauf zurück, dass der menschliche Geist natürlich immer eine gewisse Schadenfreude hat, nicht? Und auch wenn auf meinen Veranstaltungen werden dann immer jede Menge Fehlprognosen zitiert. Und das ist natürlich so ein Effekt, dass man sich auch davon distanzieren kann, nicht? Man kann tatsächlich eine ganze Menge voraussagen, aber man muss sich eben anstrengen. Und die meisten Leute wollen sich nicht anstrengen, sondern sie wollen es eben einfach haben durch Horoskop oder irgendeine Art von Magie. Es ist eben ein bisschen komplexes Gewerbe, die Prognostik. Naja, auf der anderen Seite gab es ja mehrere Tatsachen, gerade aus den vergangenen Jahren, auch viel zitiert, von denen die Experten gesagt hätten, dass es nicht passiert. Dazu gehören die Wahl von Donald Trump, der Brexit oder die Finanzkrise 2008. Also bei all diesen Dingen kann ich Ihnen ganz viele Beispiele geben, dass das alles falsch ist. Es gab sogar Filmserien, die Trump fast 1:1, also natürlich nicht Herrn Trump persönlich, sondern einen wild gewordenen, naiven Populisten vorausgesehen habe. Allein bei der Finanzkrise erinnere ich Sie, da gibt es ja heute sogar in Deutschland Menschen, die für viel Honorar herumreisen, weil sie es vorausgesehen haben. Also das ist die Selektion, übrigens auch vor allen Dingen die Selektion der Journalisten und vor allen Dingen auch der klassischen Journalisten, die sagen, oh, man kann nichts voraussagen. Das ist auch ein bisschen, glaube ich, die Schützen des eigenen Turfs, nicht? Also man möchte gern die Deutungsmacht haben. Und alle anderen Prognostiker sind eben Idioten, die können das nicht. Der Mann mit dem Telefon in der Westentasche hieß Robert Sloss. Und wo er nicht ganz recht hatte, war die Annahme, dass auf diese Weise, nämlich mit der drahtlosen Telegrafie, auch Verbrechen verunmöglicht würden, weil die Bilder und Namen der flüchtigen Bösewichter nämlich so schnell an alle Schiffskapitäne dieser Welt zu vermitteln wäre, dass keiner sich mehr verstecken kann. Im Grunde hatte er also recht, nur ist das Verbrechen nicht aus der Welt. Was sagt uns dieses Beispiel über das Thema der Prognostik aus, das Sie auch gerade angesprochen haben? Also das Phänomen der Prognostik ist auch immer Ihre Wahrnehmung. Und das Beispiel, was Sie jetzt nennen, ist ja ein typisches. Es ist in der Tat so gekommen. Wir haben heute sehr viel weniger Gewaltverbrechen. Und ganz viele werden auch mit Hilfe von, das sehen Sie ja in jedem Krimi, auch wenn das fiktiv ist, werden ja auch mit der Hilfe von Auslesen von Daten aus Telefonen beendet. Die Wahrnehmung aber ist natürlich eine ganz andere, weil wir in einer medialen Welt leben, in der Verbrechen immer seltener, aber immer begehrter wird. Nicht? Deshalb haben wir, ich glaube, 70% des deutschen Fernsehprogramms sind heute Mord und Verbrechen. Aber Sloss ist ganz interessant als Figur. Also Robert Sloss war ein Journalist, den es in Europa herumgetrieben hat, der teilweise auch an der Front des Ersten Weltkriegs war, der ein Universalist war, ein vielbelesener und der eben gewissermaßen eine tiefere Struktur gesehen hat. Dabei kommt es gar nicht so sehr darauf an, ob der jetzt genau das Gerät vorausgesagt hat, was es dann geworden ist, sondern er hat die Vernetzung der Welt beschrieben. Und das können eben nur ganz bestimmte Persönlichkeiten, die einen universalistischen Denkansatz haben und die nicht zu sehr spezialisieren sich auf eine Tunnelsicht. Das ist ja der große Fehler bei den Prognosen, vor allen Dingen bei den Langfristprognosen, ist natürlich immer, dass man quasi so eine Art Trendbesessenheit hat. Man schmeißt sich auf ein Phänomen und zieht das dann wie ein Kaugummi in die Länge, in die Zukunft. Und das geht schief. Also wenn man Zukunft verstehen will, muss man multidisziplinär arbeiten. Man muss Ökonom sein können oder das zumindest abbilden können in sich selbst. Man muss ein Kulturanthropologe sein. Man muss etwas über Menschen verstehen und über Technologie. Aber unsere heutige Futuristik, unsere heutige Zukunftsprognostik ist natürlich sehr stark techniklastig, nicht? Und deshalb liegt sie auch schweinemäßig daneben. Ich glaube, dass viele der Sachen, die heute auch um künstliche Intelligenz und der Mensch wird sich letztendlich auf Festplatten hochladen und wir werden unsterblich, dass das im Kern, das steht übrigens auch sehr schön in dem Buch, was wir hier diskutieren, Die Welt in 100 Jahren. Doch spätere Zeiten werden verstehen, dass die Zukunft vor allen Dingen ein Spiegel ist, in dem sich nichts anderes spiegelt als die Erfüllung unserer eigenen Wünsche. Also das sind ja Projektionen, nicht? Also man muss sich selbst kennen, auch seine eigenen Verzerrungen der Wahrnehmung, um ein bisschen genauer oder umfassender, ganzheitlicher, holistischer zu verstehen, wie die Zukunft funktioniert. Sie selbst, Matthias Hawkes, bezeichnen sich ja als Trend- und Zukunftsforscher und haben gerade schon erwähnt, dass wir heute Algorithmen und Rechnerkapazitäten und damit eine Datenbasis haben, von der man vor 100 Jahren natürlich gar nicht zu träumen wagte. Trotzdem nochmal, wie arbeiten Sie? Was ist Ihre Zukunftsforschung heute? Also das Dilemma, was ich dabei immer habe, wenn ich das erkläre, schalten alle sofort ab, ja, und die Radiohörer wahrscheinlich auch, weil das ist teilweise ziemlich langweilig. Das handelt natürlich auch von Big Data und von Statistik, aber eben nicht nur. Es ist im Prinzip, wie ich schon gesagt habe, eine Schnittmenge von verschiedensten Ansätzen der Systemtheorie, der humanistischen Wissenschaften. Also da spielt auch Philosophie letztendlich eine Rolle und vor allen Dingen ganz, ganz wichtig und noch relativ neu, Kognitionspsychologie. Wir müssen eben verstehen, wie der menschliche Geist tickt, wie wir komplexe Systeme in uns selbst darstellen. In der öffentlichen Debatte über Zukunft spielt ja die Angst die wesentliche Rolle. Ja? Mhm. Und Angst macht wach, das ist ja ein evolutionärer Impuls, aber Angst macht auch dumm. Und deshalb sind natürlich alle Angstprognosen immer falsch. Es ist aber ganz schwer, deshalb ist zum Beispiel, habe ich mich auch weitgehend aus den Massenmedien verabschiedet, weil wenn sie da versuchen, wirklich über Zukunft zu sprechen, wird es natürlich sofort emotionalisiert. Und also Psychologie spielt eine ganz große Rolle bei diesen Annahmen. Ja. Das sieht man im Übrigen auch an diesen beiden Büchern. Die Vorausschauen von 1912 waren hochoptimistisch, obwohl es nur 2 Jahre vor dem Beginn des Ersten Weltkriegs lag. Und die von 2112 sind eher pessimistisch und wirklich dunkel und fast apokalyptisch gefärbt. Genau. Also es gibt auch immer einen Zeitgeist. Also es gibt auch immer einen prognostischen Zeitgeist, der sich natürlich nach der Situation richtet. Aber wenn Sie sich das Buch, in dem Sloss geschrieben hat, also Die Welt in 100 Jahren von 1910 nochmal anschauen, dann sehen Sie einen der Grundfehler da drin und das ist Linearität und die Unfähigkeit, soziale Veränderungen zu antizipieren. Nicht? Also da gibt es zum Beispiel ein wunderbares Kapitel, wo die Menschen über Afrika in riesigen Luftschiffen wohnen. Nicht? Also das Luftschiff war ja damals quasi das primäre Gerät der Luftfahrt. Damals hatte man das Flugzeug, war noch total mörderisch. Und unten den Grund hat man gar nicht gesehen. Ja? Also Afrika war gar nicht existent, sondern die Leute schwebten so drüber. Das war natürlich auch eine Idee des Kolonialismus. Also, und das sehen Sie auch auf allen Zukunftsbildern, die Sie so anschauen, aus den 60er, 70er Jahren. Da gab es ja so eine Hochzeit der Futuristik. Das sind immer die Menschen der Zukunft, das sind immer die Frauen in Schürzen und die Männer in Flips und Hut. Nicht? Ja, genau. Ich möchte auch nochmal auf die Figuren zurückkommen, weil Sie Robert Sloss erwähnt haben. Es gibt ja noch eine andere Figur aus dieser Zeit, deren Vorhersagen sehr nah und sehr deutlich an den künftigen Realitäten lag. Also ein Mensch, der bei ganz vielen Dingen auch sehr richtig lag. Ja, das war ein gewisser Herr Watkins, der hat um 1900 im Ladies Home Journal, einer großen Frauenzeitung in den Vereinigten Staaten, einen Artikel geschrieben, die Welt in 100 Jahren, das war ja damals auch, 1900 hat man auch schon 100 Jahre nach vorne geschaut. Und der hat im Großen und Ganzen alles richtig gemacht. Also auch nicht jede Zahl und jedes Detail, aber er hat Bevölkerungszahlen, das Alltagsleben im 20. 21. Jahrhundert, also das Wohlstandsleben, die Technologie. Die meisten Menschen haben ein Auto, es wird Flugverkehr geben. Das war ja damals alles noch fast undenkbar. Mhm. Und das lag aber eben daran, dass er eine ganz andere Sichtweise, eine andere Mentalität hatte, mit der er auf die Welt schaute. Er war nämlich überhaupt kein Futurologe. Und er musste auch nicht was Sensationelles ausdrücken, damit er gehört wird, sondern er war eher eine Art Buchhalter. Er war Museumskurator, unter anderem in einem Hausfrauenmuseum. Und deshalb hat er von den Bedürfnissen her gedacht, von den Alltagsbedürfnissen. Und er war auch Ökonom. Er hat dann eben sich überlegt, wie kann das passieren, dass jeder sich eine Waschmaschine leisten könnte, wie könnten Autos billiger werden. Er hat eben diesen ganzheitlichen, praktischen, pragmatischen Ansatz mit gesundem Menschenverstand gehabt. Und der lag in der Tat am nächsten an dem, was wir dann tatsächlich erlebt haben. Aber was die Zeit damals mit der Zeit heute verbindet, ist doch dieser unglaubliche technische Fortschritt, der ja auch unsere Zeit heute wieder prägt. Ich erwähne noch mal ein paar Beispiele. Krieg wird in der Zukunft, so hieß es 1912, mit Luftschiffen geführt. Das Radium wird einen unvergleichlichen Siegeszug antreten. Mit seiner Hilfe kann Pflanzenwachstum verdreifacht werden. Das Radium kann aber natürlich auch ganze Städte zerstören, was in den Augen der Menschen damals den Krieg wiederum unmöglich machen sollte. Also nicht möglich, sondern unmöglich. Und schönere und gesündere Menschen werden im Salon der Zukunft heiterer Muße pflegen. Das sagte man vor über 100 Jahren. Und als man dann 2012 das Experiment wiederholt hat und wiederum Experten gebeten hat, sich in eine Welt der Zukunft hineinzudenken, da sprach man dann vom Laser als multifunktionales Taschenmesser für Chirurgen, in Operationen ohne Blutvergießen in der Medizin, aber auch von einem gewaltigen Wertewandel in der Gesellschaft, nämlich hin zur Langsamkeit. Mobilität wird fast nur noch regional und lokal gedacht, mit einem Boom von urbanen Seilbahnen, einem Prä für Fußgänger und Radstationen im Tausenderbereich in jeder Stadt. Nahmobilität statt Globalisierung. Meine Frage, die sich daraus ergeben hat, war dann auch eben, wie viel Wunschdenken zum Beispiel für eine umweltfreundliche Umgebung liegt in solchen Voraussagen? Ja, gerade bei dem, was Sie jetzt zitiert haben, sieht man natürlich, das ist auch ein Trick, ne? Also 100 Jahre unter uns gesagt, will eigentlich niemand wissen. Ja, also der Zukunftsradius des Menschen, wir testen das ja immer. Wir können auch mit ein paar psychologischen Methoden rausfinden, was interessiert die Leute wirklich über die Zukunft. Das liegt so zwischen 9 Monaten und 2 Jahren im Grunde. Ja. Darüber hinaus wird es schwierig und die Prognosen, die Sie gerade zitiert haben, die gibt's ja schon. Also ist es im Grunde genommen nur das, was man heute sieht, wird quasi als Prognose verkauft. Ja. Es gibt ja schon tatsächlich eine Achtsamkeits- und Verlangsamungsbewegung. Und es gibt die Fahrräder in den Städten, das ist alles schon da. Und wenn man dann etwas hilflos ist, weil man keine Modellbildung machen kann, dann greift man natürlich zu diesem Notmittel, dass man eigentlich das, was als Trend heute zu sehen ist, als Zukunft verkauft. Nicht? Und das ist eigentlich so der Billig-Heini-Trick auf dem Prognosemarkt. Aber wie kann man etwas wissen, was man noch nicht weiß? Also Stichwort Nanotechnologie zum Beispiel. Die war ja vielleicht tatsächlich nicht vorhersehbar. Also bei vielen Dingen ist es ja so, wir sind ja Systemforscher und man kann letztendlich nur langfristige Aussagen über Systeme machen, nicht über einzelne Phänomene, sondern über Zusammenhänge. Und es gibt eben Systeme, Beispiel Wetter, die können Sie kurzfristig voraussagen, aber nicht mittelfristig. Nicht? Also das Wetter wird man nie genau an einem Ort voraussagen können in mehr als 3 Wochen, weil das Schmetterlingsprinzip der Luftmoleküle macht uns das unmöglich. Das Wetter ist eigentlich ein chaotisches System, aber langfristig kann man dieses Chaos wieder herausrechnen. Deshalb können wir ja Klimaprognosen machen. Und insofern ist es eine quasi auch unbedenkliche Wette, wenn man sagt, in 100 Jahren wird Nanotechnologie weite Teile unserer Möglichkeiten haben, weil langfristig stimmt alles. Ne? Okay. Langfristig, wenn wir jetzt auf 1 Million Jahre gehen, kann man auch sagen, dann gibt es einen Warp-Antrieb und wir werden Überlichtgeschwindigkeit haben. Und wenn man auf 1000 Jahre geht, kann man auch sagen, der Krebs wird besiegt sein. Das ist gewissermaßen ungefährlich. Also das muss man wissen. Man muss wissen, wie Systeme gebaut sind und was man voraussagen kann. Und es gibt zum Beispiel einige Dinge, die man kurzfristig voraussagen kann. Das wollen die Leute aber auch nicht wissen. Was man am besten voraussagen kann, ist zum Beispiel die Zukunft einer Ehe. Dafür gibt es einen sehr schönen Test von einem amerikanischen Psychologenpaar, den Gottmans. Den kann man als Paar machen, da redet man 20 Minuten und wird dabei gefilmt von hochauflösenden Kameras und Mikrofonen und dann werden die emotionalen Übertragungen gemessen. Und der Test gibt mit 90%iger Wahrscheinlichkeit Auskunft darauf, ob diese Beziehung in 5 Jahren noch existiert. Aber es geht keiner hin. Also das Zukunftsparadox ist das, was wir über die Zukunft wissen können, ignorieren wir möglichst, weil uns das kompromittieren würde. Und das, was wir zu glauben wissen, das fanatisieren wir oft nicht. Sehr und deshalb spannend. Kommt es immer. Das ist eigentlich Zukunftspsychologie. Mhm. Man nennt das auch die Nutzbarkeitsverzerrung. Ja? Also was ist Usability Bias? Ich bleibe auch lieber beim Wetter und beim Klimawandel, Matthias Hawkes, den wir im vergangenen Jahr ja doch eindrücklich selbst erleben konnten, mit wochenlanger Dürre und mit Wasserknappheit bis in den Dezember hinein. Wie erleben Sie als Zukunftsforscher die Diskussionen und das Geschachere um erreichbare oder nicht erreichbare oder längst nicht mehr ausreichende CO2-Senkungsprozente? Also da muss man eben wissen, dass wir heute in einer Hypermedialisierung leben. Das heißt, die Medien reflektieren und spiegeln nicht mehr Wirklichkeit, sondern sie machen sie. Und deshalb muss man, glaube ich, sich aus diesem ganzen Meinungs- und Angstmachgelärm ein Stück weit raushalten, weil das dient im Wesentlichen Aufmerksamkeitszwecken. Ja? Also die Medien kämpfen ja alle um eine, also seit dem Internet ja extrem. Ich bin ja selber Journalist, ich habe das erlebt, wie das früher war. Da war es noch viel entspannter, aber heute ist ja jeder Klick, jede Aufmerksamkeit ist das Überleben von Medienkanälen. Und deshalb werden natürlich auch gerade die apokalyptischen Töne und Warnungen immer massiv nach oben gedreht, weil man damit Aufmerksamkeit erzeugen kann. Und das hat dann eben so Konjunkturen, dann sind die Leute wieder überfüttert, weil sie es gar nicht aushalten und kippen dann um in die andere Richtung, indem sie einfach leugnen, dass es das gibt. Nicht? Also wir haben ja jetzt heute auch eine Denier-Bewegung, die sagt, also das ist alles... gibt's gar nicht, diese Erwärmung. Und dieses Hin und Her ist natürlich im Grunde genommen ja äußerst ungünstig für die Zukunft. Und ich bin mir sicher, dass wir die CO2-Krise, so kann man das ja auch nennen, bewältigen werden. Es muss nur immer sehr viel Lärm vorher gemacht werden. Stichwort Medien. Ich traue mich jetzt mal und frage nach der Zukunft des Deutschlandfunks, einem hochseriösen Sender, der sich als altes Medium, aber natürlich auch unter Bedrohung sieht, in diesem medialen Orkan, den Sie gerade beschrieben haben. Wollen Sie das wirklich wissen? Ja. Okay. In 10 Jahren wird der Deutschlandfunk zu einem bürgerschaftlichen Verein umgewandelt, der dann von den Geldern seiner Mitglieder lebt. Oder lassen Sie es 15 Jahre sein. Und was bringt Sie dazu, dies zu glauben? Ja, weil der Deutschlandfunk ist ja auch eine Enklave von bestimmten Denkensformen, so ist das schon. Ja, und es wird natürlich eine ständige Frage geben, was ist die Legitimation in einer Medienlandschaft, in der es unendlich viele Angebote gibt? Zahlt der Staat das? Wer zahlt das? Und ich glaube, dass es sehr sinnvoll ist, solche Formate zu haben, aber ich glaube, dass sie auf Dauer wird der Druck doch so hoch sein, dass man sich andere Modelle dafür ausdenken muss und ausdenken wird. Deshalb halte ich das für wahrscheinlich, also dass man viele Sachen, die heute der Staat übernimmt, dann auch zivilgesellschaftlicher macht. Das wäre meiner Meinung nach ein Fortschritt, das wäre auch durchaus progressiv, weil die Frage, ob der Staat immer quasi die Deutungshoheiten auch in den Händen halten kann und soll, das wird auf Dauer ganz schwierig. Mhm. Und das ist im Grunde genommen nur eine Analyse der Kräfte, die an den Institutionen wirken. Aber so könnte man es zum Beispiel lösen. Also Prognostik ist ja auch ein bisschen... so etwas, dass man darüber nachdenkt, was wäre möglich, was wäre wahrscheinlich, aber auch was wäre wünschenswert. Wie könnte man es lösen? Nicht? Also es ist natürlich so, dass wir ganz oft nur von den Problemen her denken. Aber ich finde, das wäre eine gute Lösung für den Deutschlandfunk. Ich würde auch Anteile zeichnen. Der wissenschaftliche, technische Fortschritt, den ich vorher auch schon erwähnt habe, der ist natürlich das, was sozusagen die Zukunftshypothesen derzeit auch massiv antreibt. Künstliche Intelligenz ist der große Hype und Maschinen, die selbst lernen können, vielleicht auch nur, was man ihnen vorher beigebracht hat, aber immerhin damit verbunden natürlich auch wieder große Ängste, dass solche Maschinen uns einst beherrschen werden, wie in einem Science-Fiction-Film. Was denken Sie über künstliche Intelligenz als Großthema der Zukunft? Also Niklas Luhmann hat mal gesagt, alle Zukunftsirrtümer bestehen aus Kategorienirrtümer. Ein Kategorienirrtum zum Beispiel ist, wenn ein Bauer versucht, Bratkartoffeln anzubauen. Und dann ist er ziemlich enttäuscht, dass auf dem Feld keine Bratkartoffeln wachsen. Und so ähnlich ist es mit der künstlichen Intelligenz. Das ist von der Wortprägung her ein Märchen. Und mit der Idee der denkenden Maschine, die es übrigens schon sehr lange gibt, die kommt zum Teil ja auch in der Welt in 100 Jahren schon vor, dass man eben so die Intelligenz maschinisiert. Diese Faszination, die führt eben immer zu diesem Irrtum zwischen Intelligenz im klassischen Sinn, also als Bewältigung von Problemen. Das können Maschinen zum Teil schon, wenn sie den richtigen Rahmen haben, und Bewusstsein. Und diese Fantasie, dass uns die KI dann überwältigt und unterdrückt, das ist natürlich eigentlich eine Projektion. Da projizieren wir unsere menschlichen Eigenschaften auf Maschinen. Also KI ist ein Hype, der ist überschätzt. KI ist im Grunde genommen, sind Expertensysteme, die uns durch bestimmte Datenanalysen eben hilfreich sein können. Aber die Entscheidungen müssen am Ende immer die Menschen machen. Also eine KI kann zum Beispiel die Staus nicht vermeiden, die kann die Staus nur optimieren. Ja? Oder eine KI kann feststellen, dass es Krebs ist. Aber was machen wir dann? Das sind dann immer Unschärfen und Abwägungen. Und mit Unschärfen und Abwägungen, mit Gefühlen, mit Instinkten kann die KI eben nicht umgehen. Das sind aber die wichtigsten Dinge im Leben. Und das wird halt in der ganzen Debatte überhaupt nicht verstanden. Ja, insofern ist es ein großes Märchen, was wir uns derzeit erzählen, auch so ein bisschen mit Erlösungscharakter. Da gibt's ja dann die Singularisten, die sagen, wir werden alle unsterblich durch die unendlich beschleunigten Computer. Das ist das, was früher Religionen waren. Ich bin auch keine Wissenschaftlerin oder Biologin oder Medizinerin und rühre wahrscheinlich ganz unverfroren alles durcheinander. Aber Unsterblichkeit ist natürlich auch ein Traum. Das Thema medizinischer Fortschritt, Transhumanismus, die Möglichkeiten der Gentechnik, die Veränderung eines Zellcodes durch Neuprogrammierung, wie jetzt gerade in China schon vorgeburtlich ausprobiert. Das ist doch ein Feld, an das sich auch viele Hoffnungen knüpfen, zum Beispiel einer Welt ohne Krankheit. Ja, jetzt stellen Sie sich mal eine Welt ohne Krankheit vor. Das heißt, wir müssten im Grunde genommen eine Umwelt schaffen, in der es keine Störungen mehr gibt. Und ich garantiere Ihnen, je mehr wir Krankheiten zurückdrängen, desto mehr neue treten auf. Kommen Ihnen das irgendwie bekannt vor? Mhm. Ist es nicht momentan so, dass wir die Lebensspanne immer weiter ausdehnen, aber wir haben immer mehr Krankheiten? Weil natürlich in dem Moment neue Krankheiten, also auch neue Bilder, die sind nicht neu, die sind scheinneu. Ja? Also ADS und ADHS, also Aufmerksamkeitsdefizitstörungen, gab es immer schon. Das nannte man früher den Zappelphilipp. Aber heute wird er schwer medikamentiert, wenn wir nicht aufpassen. Es ist im Grunde genommen immer eine Verschiebung. Und wenn Sie die Lebensspanne ausdehnen, wird das natürlich dazu führen, dass wir immer langweiliger und gelangweilter werden. Weil natürlich die Knappheit des Lebens das ist, was uns vital hält, das, was uns in Spannung hält, das, was uns überhaupt zu Menschen macht. Und deshalb ist es letztendlich ein philosophisches oder ein kognitives Problem, wie wir mit diesen Technologien umgehen. Und ich bin mir ziemlich sicher, angenommen, wir hätten plötzlich eine Pille, die Unsterblichkeit verheißt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ein großer Teil der Menschheit die nicht nehmen würde. Und zwar der Klügere. Matthias Hawks, lassen Sie uns zum Schluss noch im Nahbereich bleiben. Der Zukunftsreport 2019 Ihres Instituts ist vor kurzem erschienen. Demnach ist jetzt das Zeitalter der Postdigitalisierung schon angebrochen. Was steht uns denn, vielleicht das als letzte Frage, noch bevor im Jahr 2019? Also Postdigitalisierung meint nicht, dass wir keine Computer und Algorithmen mehr nutzen, sondern dass wir jetzt in eine Phase eintreten, wo das Digitale in eine Krise gerät und wo wir es revidieren müssen. Wir müssen es eigentlich rehumanisieren. Und das sehen Sie eben schon an der Krise der sozialen Medien und auch, dass die großen Tech-Firmen heute über ihrem Zenit sind und dass wir so ein Gefühl haben, dass eigentlich die digitale Welt weder sicher noch unbedingt komfortabel ist, so wie wir es erwartet haben. Also es gibt einfach eine neue Welle, wo wir eben das wieder mehr vom Menschlichen her betrachten. Und dann kann ich mir vorstellen, und da gibt es eben sehr viele Themen im Zukunftsreport wie jedes Jahr, ein kleiner Trend mal so skizziert nach dem Fake-News-Zeitalter, wo alle das Gefühl hatten, jeder lügt und es ist auch okay, kommt jetzt eine Bewegung der neuen Ehrlichkeit. Ja, also es gibt eine psychologische Bewegung aus Amerika von Menschen, die tatsächlich versuchen, radikal ehrlich miteinander umzugehen, so in dem Sinne von, ich sehe ziemlich scheiße aus, oder? Findest du auch? Der andere sagt ja. Mhm. Und das hat ja ganz merkwürdige Effekte, wenn man plötzlich so eine radikale Form von Ehrlichkeit hat, weil wir ja unentwegt damit beschäftigt sind, wir Menschen untereinander uns gegenseitig anzulügen und irgendwie darzustellen. Und es ist gar nicht wahr. Und es kann wahnsinnig entlastend sein, Wahrheit zu erleben. Und ich glaube, diese Sehnsucht nach Wahrheit, das sieht man ja auch an der langen Tradition der Philosophie und der Betrachtungskunst, wenn man so will, oder der mentalen Techniken, die kommt eben immer wieder zurück. In den Kulturfragen hörten Sie Karin Fischer im Gespräch mit dem Trendforscher Matthias Horx über das Vorhersagen der Zukunft.